Jede Geschichte hat eine dunkle Seite. Obwohl diese große Geschichte also nicht stimmte, hielt der Glaube daran das Königreich zusammen. Doch die Geschichte hatte auch eine dunkle Seite. Sie rechtfertigte all die unfairen Regeln, die so viele Menschen ins Unglück stürzten. Nachdem Pepi die Geschichte der Krokodildämonen gehört hatte, wird er wohl noch sehr viel weniger Verständnis für die Empörung des Bauernmädchens Maat gehabt haben. »Pass bloß auf, was du sagst. Die Regeln stammen von den großen Göttern. Unterstellst du ihnen etwa, dass sie unfair sind? Weißt du, was mit dir passiert, wenn du die Regeln brichst? Du wirst von der Krokodildämonen gefressen. Das habe ich in der Schule gehört.« »Oh nein! Hilfe!« rief Maat entsetzt. »Aber keine Angst«, beruhigte Pepi sie. »Die Götter lieben auch dich. Sie haben nur ein Bauernmädchen aus dir gemacht, aber immerhin haben sie dir einen wichtigen Job gegeben. Du baust die Nahrung für uns alle an. Wenn du dich an die Regeln hältst, wird dein Herz leichter sein als eine Feder und du darfst bis in alle Ewigkeit im Himmel leben. Das ist doch ein faires Angebot, oder nicht?« »Nicht so schlecht«, stimmte Maat zu. »Gut, dann beeile ich mich mal lieber. Wir ernten heute Knoblauch.« So half die Geschichte von der Krokodildämonen, das ägyptische Königreich am Laufen zu halten. Und es brachte selbst die Ärmsten der Armen dazu, die Gesetze bereitwillig zu befolgen. Natürlich glaubten nicht alle Armen an die Krokodildämonen, aber doch die allermeisten. Wieso auch nicht? Schließlich glaubten alle anderen ebenfalls daran, selbst die wichtigsten und mächtigsten Menschen.